Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 5, 463, an Schiller. Ihr Brief trifft mich wieder bei der Ilias. Das Studium derselben hat mich immer in dem Kreise von Entzückung, Hoffnung, Einsicht und Verzweiflung durchgejagt. Ich bin mehr als jemals von der Einheit und Unteilbarkeit des Gedichts überzeugt, und es lebt überhaupt kein Mensch mehr und wird nicht wieder geboren werden, der es zu beurteilen imstande wäre. Ich wenigstens finde mich allen Augenblick einmal wieder auf einem subjektiven Urteil. So ist's andern vor uns gegangen und wird andern nach uns gehen. Indes war mein erstes Aperçu einer Achilleis richtig, und wenn ich etwas von der Art machen will und soll, so muss ich dabei bleiben. Die Ilias erscheint mir so rund und fertig, man mag sagen, was man will, dass nichts dazu noch davon getan werden kann. Das neue Gedicht, das man unternehme, müsste man gleichfalls zu isolieren suchen, und wenn es auch der Zeit nach sich unmittelbar an die Ilias anschlösse. Die Achilleis ist ein tragischer Stoff, der aber wegen einer gewissen Breite eine epische Behandlung nicht verschmäht. Er ist durchaus sentimental und würde sich in dieser doppelten Eigenschaft zu einer modernen Arbeit qualifizieren, und eine ganz realistische Behandlung würde jene beide inneren Eigenschaften ins Gleichgewicht setzen. Ferner enthält der Gegenstand ein bloßes persönliches und Privatinteresse, dahingegen die Ilias das Interesse der Völker, der Weltteile, der Erde und des Himmels umschließt. Dieses alles sei ihnen ans Herz gelegt. Glauben Sie, dass nach diesen Eigenschaften ein Gedicht von großem Umfang und mancher Arbeit zu unternehmen sei, so kann ich jede Stunde anfangen, denn über das Wie der Ausführung bin ich meist mit mir einig, werde aber nach meiner alten Weise daraus ein Geheimnis machen, bis ich die ausgeführten Stellen selbst lesen kann. Von einer unerwartet erfreulichen Novität habe ich keine Ahnung noch Mutmaßung, doch soll sie mir ganz willkommen sein. Es ist nicht in meinem Lebensgange, dass mir ein unvorbereitetes, unerhachtes und unerrungenes Gute begegne. Vor Sonntag kann ich leider nicht kommen. Grüßen Sie Cotta schönstens und danken ihm noch für alle mir so liberal erwiesene Gefälligkeiten. Ich bin noch wegen einigem in seiner Schuld, welches abzurechnen ja wohl bald Gelegenheit sein wird. Übrigens gedenke ich, wegen unserer theoretisch-empirischen Aufsätze den Gang, den ich neulich anzeigte, zu befolgen. Sobald etwa ein Alphabet rein abgeschrieben parat liegt, wird man leicht übereinkommen. Ich will künftig so viel als möglich kein Manuskript versagen, bis es zum Abdruck fertig ist, und besonders bei diesem kommt so mancherlei zusammen. Schlegeln kann die Professur wohl nicht fehlen. Der Herzog ist ihm wegen der shakespearischen Übersetzung günstig. Es ist auch schon beifällig deshalb nach Gotha kommuniziert. leben Sie recht wohl, ich verlange herzlich, Sie zu sehen und etwas Bedeutendes zu arbeiten. Es wird nun bald ein Jahr, dass ich nichts getan habe, und das kommt mir gar wunderlich vor. Grüßen Sie Ihre liebe Frau und erfreuen sich des schönen Wetters unter freiem Himmel. Weimar am 16. Mai 1798. Geh!